Die Meute der Morrigan von Pat O'Shea. Zweiter Teil. Der Anfang war wohl im Buchladen. Zwei lange Finger haben dich bewegt. Aber du hast es rechtzeitig bemerkt. Ja. War einer von ihnen der Darkthar? Gewiss. Wer ist der Darkthar? Der Darkthar ist der Gott der Erde und des Lebens in ihr. Er ordnet den Lauf der Jahreszeiten. Und die andere war die Morrigan? Ach, die dumme Gans. Wer ist sie denn eigentlich? Sie ist die Göttin des Todes und der Zerstörung. Was? Sie ist drauf aus, die Schlange Ultglas zu erobern. Und das würde Vernichtung und Zerstörung mit sich bringen. Und großen Kummer. Wenn sie das böse Gift, das Ultglas in sich hat, mit dem Unheil verbindet, das noch in ihr lauert, wird die ganze Schöpfung zu leiden haben. Und warum vernichten wir Ultglas nicht einfach? Das ist eure Aufgabe, wenn ihr es fertig bringt. Für einen Jungen und ein kleines Mädchen allein ist das ein bisschen viel. Der Darkthar ist ein starker Freund und steht euch bei. Aber wie können wir Ultglas vernichten? Mit dem verruchten Blut der Morrigan selbst. Ein einziger Tropfen genügt. Aber den bekommen wir doch nie. Sie wird uns vorher töten. Vor uralter Zeit lebte Cuchulin, der tüchtigste Krieger, den es je gab. Er nahm den Kampf mit der Morrigan auf und verwundete sie dreimal. Einmal traf sein Stein sie ins Auge. Dieser Stein, gefärbt von ihrem Blut, liegt irgendwo in diesem Land. Wenn er nur gefunden würde. Ist das eine Art Schatzsuche? Ja. Ich verstehe nicht alles, aber ich werde gehen. Ich auch. Auf dem Rücken der Eselin Serena gelangten die Geschwister Pidge und Bridget durch das Steinportal in den Kreis aus uralten hohen Steinen. Alles um sie herum begann zu wirbeln und sich zu drehen. Nebel umgab sie, dicht wie Schneetreiben, aber ungreifbar wie fliegende Wolken. Schaut mal dort drüben. Eine Kerze leuchtete sanft durch den Nebel. Als Serena daran vorbeiging, flackerte die Flamme einen Augenblick und verlosch. 10 Schritte weiter erschien wieder eine Kerze, und als sie an ihr vorbeigingen, verlosch auch sie. Seht ihr, wie immer wieder Kerzen auftauchen? Jetzt kann ich euch allein lassen. Wieso willst du gehen? Bitte bleib bei uns, Serena. Nein, ich muss zurück und für die Hunde der Morrigan einige falsche Spuren legen. Glaubst du, sie finden den Weg durch das Steinportal? Irgendwann werden sie auf den Weg stoßen. Aber habt keine Angst. Ihr seid vor ihnen sicher, solange ihr nicht vor ihnen davonlauft. Ich würde nicht mal rennen, wenn sie es mir bezahlen würden. Glaubt nicht, es sei einfach, nicht davon zu rennen. Ihr seid noch nie von einem Raubtier gejagt worden. Raubtiere? Sind wir denn Beute für die Hunde? Nur wenn ihr davonrennt. Ihr könnt rennen und seid doch sicher wie der Vogel im Dornbusch, wenn sie euch nicht sehen. Doch wenn ihr vor ihren Augen flieht, werden sie euch jagen und töten. Seid ihr immer noch bereit, euch auf diese Reise zu begeben? Ich muss bereit sein. Ich bin ja schuld daran, dass die Schlange Ultglas befreit worden ist. Soweit ich weiß, hast du sie auch wieder eingefangen. Das stimmt. Ich war dabei. Ultglas wird jetzt vom großen Aal, dem Herrn der Wasser, bewacht. Wir wollen den Stein mit dem Blut der Morrigan finden und die Schlange damit vernichten. Ich sehe, dass ihr für die Wunder und Gefahren eurer Reise bereit seid. Ich muss euch jetzt verlassen. Alles Gute, ihr beiden. Dann war Serena im Nebel verschwunden. So leise wie eine davongewehte Blüte. Peach? Ja? Du kannst meine Hand nehmen, damit du dich nicht verläufst. Oh, Morrigan, große Königin. Die kleinen Sterblichen sind den Weg zwischen den Steinen hindurchgegangen. Sie sind uns entwischt. Geduckt stand der Hund vor der Morrigan. Sie thronte in der Mitte des Glashauses und spielte Schach gegen sich selbst. Mit lebendigen Figürchen. Mit einer spitzen Nadel brachte sie sie dazu, von einem Feld zum nächsten zu hasten. Wie konnte das geschehen, Vogelfang? Es war nicht unsere Schuld, große Königin. Jemand hat ihnen dabei geholfen. Aber ihr habt ihre Spur doch wieder aufgenommen. Fragte Breda Ekelschön, die zweite der Hexen. Sie hatte ihr orangefarbenes Haar zu einem Turm aufgesteckt und briet gerade eine Pfanne voll stinkender Schwefelköpfe und Satanspilze für ein spätes Frühstück. Noch nicht. Sie ist schwer auszumachen, Herrin. So. Vielleicht solltet ihr euch ein wenig mehr anstrengen, Vogelfang. Flötete Melody Mondlicht, die dritte, während sie ihr langes blaues Haar mit einem Igel bürstete, der so tat, als läge er im Koma. Das tun wir, Herrin. Wir tun alles, was wir können, um die zweibeinigen Knirpse zu finden. Vogelfang verneigte sich und versuchte mit kleinen Schritten rückwärts aus der Tür zu schlüpfen. Er wusste, dass Melody und Breda Teile der Morrigan waren, die man aus diesem Grund auch die Drei-Eine nannte. Seine Furcht vor ihr war groß. Er hatte die Tür schon fast erreicht. Fressen im Dienst, mein Kleiner. Komm her. Der Hund kam zurück. Sein Unterkiefer fiel herab und eine Drossel flog heraus. Oh, Morrigan, seid nicht zornig. Sie flog so tief, dass sie mir fast von selbst ins Maul flatterte. Vom Himmel kam sie wie ein Geschenk von euch selbst. Große Königin. War das so? War das wirklich so? Was meinst du, Vogelfang? Was soll ich nun mit dir machen? Verwandle ihn in eine Wurst, solange ich die Pfanne noch auf dem Feuer habe. Schuhe aus Hundeleder wären sicher sehr besonders. Die Morrigan schaute zu der Drossel hinauf, die sich unter das Dach des Glashauses geflüchtet hatte. Sie sah furchtbar mitgenommen aus. Vertauscht euch! Da wurde die Drossel zum Hund. Und der Hund verwandelte sich in die Drossel. Sie schnappte jetzt nach dem erschrockenen Vogelfang, der in panischer Angst in alle Ecken des Glashauses floh. Komisch! Sehr lustig. Aber der schönen Morrigan wurde es langweilig und sie erlaubte es den beiden Geschöpfen, wieder sie selbst zu werden. Vogelfang blickte gedemütigt zu Boden. Fressen im Dienst ist verboten, Vogelfang. Finnewick muss zusehen, dass seine Nase schärfer wird. Sein Versagen missfällt mir. Hast du verstanden? Ja, große Königin. Du darfst dich jetzt entfernen. Hab Dank, dass ihr mir mein Leben gelassen habt. Große Königin. Ein bescheidenes Geschenk. Vogelfang verließ das Glashaus so schnell er konnte, dankbar, dass er noch lebte. Doch in seinem Inneren regte sich auch ein Fünkchen Zorn. Ich wüsste zu gerne, was sich bei den kleinen Kröten tut. Du willst doch nicht etwa belauschen? Spionieren. Intrigieren. Gut, fangen wir an. Die Morrigan griff nach der Katze und staubte mit ihr den Tisch ab. Seine Oberfläche schimmerte. Und auf einmal war dort eine Miniaturausgabe der Landschaft, durch die Pitch und Bridget gerade liefen. Dann tauchte eine weitere kleine, lebendige Figur in der Landschaft auf. Aber sie war noch ganz am Rand. Findeweg, guter Hund. Er hat die Spur gefunden? Na, endlich! Die Jagd hat begonnen! Die Hunde haben den Weg durch die Steine gefunden, Bridget. Nicht mehr lange und sie haben uns eingeholt. Wenn die sich in meine Nähe wagen, kriegen sie eins auf die Schnauze. Darauf können sie sich verlassen. Die Kinder hatten durch den Nebel hindurchgefunden und schauten nun in die Wahrsagekugel, die sie von den zwei Vagabunden Patsy und Budi geschenkt bekommen hatten. Sie zeigte ihnen, wo ihre Feinde waren. Komm, lass uns rennen, solange sie uns noch nicht sehen. Los, kannst du nicht mehr. Ich habe ein Steinchen in meiner Socke und ich muss mich hinsetzen und es rausholen. Zu ihrer Rechten lag ein mächtiger Baumstamm. Er war mit Moos bewachsen und aus seiner Rinde sprossen Farne wie helle grüne Federn. Sie setzten sich darauf und Bridget zog ihre Sandale aus. Ich glaube, man sollte ihn mal so richtig zwicken. Ein tüchtiges bisschen zwicken würde ihm nicht schaden. Das würde ihn zur Vernunft bringen. Wer ist er? Sprechen die von dir, Pitch? Ich weiß nicht. Pitch stand auf und schaute sich um. Niemand da. Er kann einem das Blut falsch rumlaufen lassen. Mit seinen drei. Schau mal, Pitch. Und seinem Französisch. Es sind die Ohrwürmer hier. Sie sind's, die reden. Courage, mi brave. Alten Stand. Ein Ohrwurm, der einen Napoleonshut trug, kam aus einer Spalte in der Rinde hervor. Sie wurde mit der Wäsche eingezogen und gebügelt, Mon General. Es ist schon die dritte Einheit dieser Woche hier. Wir werden dadurch stark dezimiert. Was ist das für ein fatal Faszination für Frischwäsche? Die Schicksal. Die Fortune von die Krieg, mes amis. Hüt ab und ein Minute Schweige. Für unsere tapfere Tote. Der ist ja verrückt. Silence, Rue, silence. Wollt ihr euch sagen lassen, dass wir keine Disziplin haben? Nehmt Haltung an, alle, alle. Die Ohrwürmer stellten sich wieder in Reih und Glied auf. Als sie reglos dastanden, richtete sich ihr General zu seiner ganzen Größe auf und musterte Bridget mit strengem Blick. Hallo, haben Sie etwa verbreitet, ich sei... verrückt? Der Kaiser Napoleon, denn das bin ich. Moi, Napoleon forficula auricularia. Der Ohrwurm, der Ohrwürmer. Stolz und kühn schritt der kleine Ohrwurm vor Bridget auf und ab, die Brust vorgereckt wie ein Bollwerk. Bevor Bridget antworten konnte, trat mit einem Sprung ein Ohrwurm vor. Bitte rekognoszieren zu dürfen, Mon General. Erlaubnis erteilt. Er lief an Pitchs Arm hinauf auf seine Schulter. Er stellte sich auf die Hinterfüße und tat so, als suche er die Gegend ab. Sag, dass alle wahrhaft Großen vom Wahnsinn gestreift sind. Das hört er gern. Nun, Korporal! Nichts in Sicht, Mon General! Wir haben gehört, dass alle wahrhaft Großen vom Wahnsinn gestreift sind. So sei es. Wenn ich verrückt sein muss zum Großsein, dann adieu, gesunder Verstand. Der Preis ist nicht zu hoch. Quatsch, Sie sollten Medizin nehmen, sich ins Bett legen und dann ging es Ihnen besser. Bah, Sie wollen mich eine Mixtur geben? Mich? Wir können hier nicht den ganzen Tag rumstehen und mit dir streiten. Eine Meute verrückter Hunde verfolgt uns. Ah, Le Rapide. Wir werden sie für euch bekämpfen. Hört, hört. Musik, lasst die Hörner erschallen, schlag die Trommeln. Appelle, ruft mein Grand Armee zusammen. Tausende von Ohrwürmern krochen aus den Ritzen und Spalten des Baumstamms hervor. Mais bravo! Les Rapides sind schon ganz nah. Und uns steht 8 Kampf bevor. Unser Taktik ist folgende. Hinterhalt und Überfall. Geht los auf die Nasen. Courage, mes braves. Bonne chance. Wie betäubt von der Musik strömten die Ohrwürmer vom Baumstamm herab zur Erde. Pitch und Bridget sahen zu, bis die letzten Abteilungen verschwunden waren. Puh, von dem Spielchen habe ich genug. Ich will jetzt heim zu meiner Mami. Könntet ihr mich mitnehmen? Klar nehmen wir dich mit. Wer bist denn du? Kluas, das ist der Name meiner Sippe. Unsere Vornamen benutzen wir nur, wenn viele von uns zusammen sind. Ist gut, Kluas. Also ich bin Pitch und das hier ist meine Schwester Bridget. Kannst du ein bisschen rennen, Bridget? Wir könnten jetzt ein gutes Stück vorankommen. Klar, ha, jetzt geben Sie es diesen blöden Welpen. Halt dich nur gut an mir fest, Kluas. Im Glashaus herrschte Verdruss. Er galt den Hunden, die die Spur der Kinder verloren hatten. Die Morrigan dirigierte die kleine Gestalt, die Findeweg war, einen Schubs in die Richtung, in die die Kinder gelaufen waren. Es wird dauern, bis sie die kleinen Menschlinge eingeholt haben. Hast du dein Talisman-Armband? Natürlich. Die Morrigan hob ihr Handgelenk mit einem Armband, das schwer war, von goldenen Anhängern. Sie nahm einen der Anhänger vom Armband und stellte ihn ein kleines Stück vor Pitch und Bridget auf den Weg. Wollen doch mal sehen, ob der Dachs auch im Innern eines unserer Spielzeuge stark genug ist. Aus den tiefroten Nasenlöchern der Morrigan entwich ein zweifacher dunkler Luftstrom, der sich zu länglichen grafitgrauen Wolken bauschte. Sie breiteten sich aus und bildeten eine dichte Decke über der Moorlandschaft, in der sich Pitch und Bridget nun bewegten. Diese plötzliche Dunkelheit hat etwas... Pitch! Was ist? Pitch, Kluas ist verschwunden. Ist er nicht mehr auf meiner Schulter? Nein! Oh je, Und ich habe ihm doch gesagt, er soll sich festhalten. Der arme Kluas. Ja. Im grausig-gelben Licht sahen sie einen kurzen Augenblick lang die Überreste einer Burg. Wie ein riesiger, zerbrochener, alter Zahn stand sie vor ihnen. Dann breitete die Dunkelheit wieder ihren Mantel über das Moor. Hörst du das? Das sind Menschen. Ein Schloss? Es war gar keine Ruine. In den Fenstern brennt Licht. Wenn wir Glück haben, können wir uns kurz unterstellen, bis das Wetter aufklart. Komm! Sie stolperten den Auffahrtsweg zum Schloss hinauf, bis zu einer schweren Tür. Neben der Tür an der Wand war ein großer Schild befestigt. Daneben hing ein altes Schwert. Und wo ist die Klinge? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich muss man mit dem Schwert da auf den Schild schlagen. Also los! Schnell, Pitch, sonst schmoren wir gleich. Na gut. Uns bleibt wohl nichts anderes übrig. Lautlos öffnete sich die Tür. Da seid ihr ja endlich. Tretet ein. Vor ihnen stand eine hochgewachsene, schwarz gekleidete Dame. Die anderen aus eurer Wandergruppe sind schon schlafen gegangen. Jetzt, wo ihr da seid, können wir endlich die Türen verriegeln und verrammeln. Aber wir sind gar keine Nachtzügler. Wir haben uns verlaufen. Kommt weiter und trödelt nicht. Dort unten sind übrigens die Kerker. Glühende Zangen, Streckbetten und anderes Zubehör. Dorthin bringen wir die Leute, die ihre Rechnung nicht bezahlen wollen. So, wir sind da. Das ist euer Zimmer. Aber wir wollen uns nur für eine Weile unterstellen. Gute Nacht! Mit diesen Worten schloss sich die Tür und Pitch und Bridget waren allein im Zimmer. Puh, die ist so taub wie ein hartgekochtes Ei. Oh, Pitch, ich bin so müde. Ich kann es gar nicht erwarten, mich ins Bett richtig zu kuscheln. Nein, das dürfen wir nicht. Wenn wir sicher sind, dass alles schläft, schleichen wir uns hier heraus. Ich mache die Türen spalt auf, damit wir horchen können. Aber warum? Es ist doch gemütlich hier. Wenn wir hier übernachten, wird sie Geld von uns verlangen. Und das haben wir nicht. Na gut. Das gibt's doch nicht. Was ist? Keine Klinke, kein Knauf, nur ein Schlüsselloch. Ich kann die Tür nicht mehr öffnen. Wir sind gefangen. Pitch holte die Schneekugel hervor, die zeigte, wo sie auf gar keinen Fall hingehen sollten. Er schüttelte sie und wartete ungeduldig, bis sich die Flocken gesetzt hatten. Langsam wurde ein Bild sichtbar. Es zeigte die alte Ruine. Das Schloss ist verzaubert. Eigentlich ist es die alte Ruine. Wir sitzen in der Falle. Wir haben doch noch die Haselnüsse von Patsy und Budi. Fieberhaft wühlte Pitch eine Haselnuss aus seinem Beutel und hielt sie auf der ausgestreckten Hand. Doch nichts geschah. Wir sind erledigt. Was soll das Theater? Kluas! Gott sei Dank bist du noch bei uns. Und wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Wo sind wir denn? Warum habt ihr mich nicht früher geweckt? Etwas ganz Entsetzliches ist passiert. Wir sind in einem Schloss gefangen. Ja, und die Tür lässt sich nicht öffnen. Trag mich zur Tür, Pitch. Ich krieche unten durch und werde mal herausfinden, was eigentlich hier los ist. Bin gleich wieder da. Sie saßen auf dem Fußboden und warteten. Endlich hörte man draußen ein leises Kratzen. Und Kluas kam unter der Tür herein. Er kletterte Pitchs Ärmel hoch. Ich habe diese Frau belauscht, die Gefängniswärterin, denn das war sie früher mal. Sie will euch anklagen, weil ihr hier übernachtet, ohne zu zahlen. Und dann ab ins Verlies und ein bisschen aufs Streckbett. Oh nein, und wir können nichts tun, außer abwarten. Ach je, das hätte ich euch natürlich zuallererst sagen sollen. Ich kann das Türschloss knacken. Es geht ganz leicht. Setzt mich in das Schlüsselloch. Pitch hielt den Fingerknöchel ans Schlüsselloch. Und Kluas verschwand darin. Voila. Und jetzt sagt, so laut ihr könnt, dass alles nur Lug und Trug ist und dass ihr es durchschaut habt. Es ist alles Lug und Trug und wir haben euch durchschaut. Lauft! Über ihnen begannen die Mauern zu zerbröckeln. Und noch während sie durch die Eingangshalle liefen, überzogen sich die Wände mit Schimmel und brachen dann auseinander. Etwas blitzte auf und verschwand. Dann standen sie auf grünem Gras im hellen Tageslicht und ihre Angst zerschmolz wie ein Stück Eis in der Sonne. Sie sind schon wieder entkommen. Die Morrigan beobachtete das Geschehen auf dem Tisch. Ach, wie haben diese kleinen Biester das nur geschafft? Ein kleiner goldener Gegenstand erschien darauf. Die Morrigan befestigte ihn wieder an ihrem Armband. Es war das verzauberte Schloss. Verdammte kleine Kröten! Mit Kluas Hilfe hatten die Kinder in der Zwischenzeit die Fingerhutsiedlung erreicht. Mami, ich bin's. Schau mal, Bridget. Doch nicht mein kleines Oribori aus dem Oribori? Krieg zurück. Ein dicker, matronenhafter Ohrwurm, der eine Schürze und eine altmodische Haube trug, erschien am Rand einer Blüte. Lass dich ansehen, mein kleines Zappelbein kommt ganz zerwuckelt zurück vom Herumtollen mit seinen doofen Napoleon-Kumpanen. Doofen Napoleon? Mami, dein kleines Oribori ist doch schon erwachsen. Wenn du so erwachsen bist, wieso warst du dann in der Infanterie? Jetzt komm, Mami hat was Gutes gekocht für dich. Na, dann lassen wir mal Oribori mit seiner Mami allein. Na, dann guten Appetit. Kluas winkte ihnen verschwörerisch mit vier Beinen zu und verschwand dann hinter seiner Mami im Blütenkelch. Geduckt und die geschwollenen Nasen tief am Boden liefen die Hunde ratlos umher. Oh, hör auf zu winseln, Vogelfang. Als ob es nicht genug wäre, dass wir von wahnwitzigen Ohrwürmern angefallen wurden. Nein, die Morrigan schlägt uns auch gleich, wenn wir den Weg nicht finden. Und jetzt haben wir durch das Gewitter die Spur verloren. Sei still, Vogelfang. Elend ist unser Leben, Graumaul. Nein, sprich nicht die Worte des Verrats. Die große Königin könnte es hören. Hierher, Meute. Ich rieche Menschlinge. Peach, wo müssen wir lang? Ich frag einfach die Schneekugel. Die Kinder waren weitergegangen, bis sie merkten, dass sich der Weg vor ihnen teilte. Oh. Was ist denn los? Ich hab sie verloren. Was? Oh, Bridget, ich hab die Kugel verloren. Das kann doch nicht wahr sein. Wo denn? Ich weiß nicht genau. Vielleicht im verzauberten Schloss. Oh, Peach. Der Doktor hat sich den Falschen ausgesucht, als er mich ausgewählt hat. Wir können eigentlich gleich versuchen, den Heimweg wiederzufinden. Du meinst, jetzt ist alles vorbei? Es ist nie alles vorbei. Irgendwie geht's immer weiter. Was? Wer spricht da? Ohne die leiseste Bewegung im Weizen zu verursachen, stand zwischen ihnen auf dem Pfad ein wunderschöner Fuchsrüde und blinzelte ihnen zu. Ich bin euer Freund. Und ich werde euch begleiten, wenn ihr es erlaubt. Mein Name ist Kuru. Freunde können wir brauchen. Komm mit uns, Kuru. Ach, wir gehen ja doch nur heim. Du würdest von Hunden verfolgt, wenn du uns begleitest. Das wäre nicht das erste Mal, Pitch. Woher weißt du denn meinen Namen? Naja, ich war in der Nähe. Ihr habt etwas Wertvolles verloren? Ja, eine Zauberschneekugel. Wir haben sie von Freunden bekommen, Patsy und Budi. Du brauchst die Kugel nicht, um den Weg zu finden, Pitch. Wähle den Weg, von dem du meinst, dass er der richtige ist. Ja, vielleicht hast du recht. Es wäre schade, jetzt aufzugeben. Genau. Kuru, darf ich dich mal streicheln? Das wäre schön. Also gut, wir nehmen den Weg zu den Bergen. Siehst du unsere kleinen Feinde? Der Dagfa scheint ihnen die ganze Zeit zur Seite zu stehen. Ach, was hat er jetzt wieder geschickt? Einen Fuchs. Einen ganz hinterhältigen. Die Hunde werden ihn mit Vergnügen in Stücke reißen. Was ist denn los? Etwas vom Dagfa ist an meinem Armband. Etwas Gutes an meinem Handgelenk. Oh nein! Blitzschnell griff die Morrigan an ihr Armband und riss das goldene Schloss ab. Ein winziger Gegenstand fiel auf den Tisch. Es wächst. Jetzt sehe ich's. Es ist... die Schneekugel. Weg damit! guter Wurf! Hä? Sie kommt zurück? Wie von Geisterhand geworfen, kam die Schneekugel zurückgesaust und blieb dann unverrückbar über dem Tisch hängen. Aus einem Riss fiel Schnee. Ein Fuchs und Schneefall. Sehr schwierig für die Hunde. Dieser Darksar legt uns bei jeder Gelegenheit Hindernisse in den Weg. Seht ihr diese vier Ratten? Entzückend. Was hast du mit ihnen vor, Ekelschön? Nun, wenn ein Fuchs da ist und Schnee, dann sollen auch Jäger da sein. Krötenzahn und Mäusehaut, Schlangenschleim und Schierlingskraut, Abrakadabra, huibu! Seid Jäger und Pferde und jagt sie im Nu! Zwei der Ratten waren jetzt Jäger mit Speeren und Jagdhörnern, die anderen beiden Pferde, ausgerüstet mit Sattel und Zaumzeug. Breda ließ sie zusammenschrumpfen und setzte sie in die Hundemeute. Auf zum fröhlichen Jagen! Hetzt sie, setzt sie in Furcht und Schrecken! Nehmt ihnen den Mut, aber tötet sie nicht. Noch nicht. Bleibt nicht stehen. Kommt los, weiter. Die Hunde haben uns gefunden. Mir egal. Ich sterbe vor Kälte, Pitch. Von einem Moment zum anderen war die Luft kalt geworden und Schnee war in dichten Flocken auf die Kinder und den Fuchs gefallen. Mit klammen Fingern tastete Pitch in seinem Lederbeutel nach einer Haselnuss. Als sie auf seiner Hand lag, sprang sie auf. Weiße Kapuzenmäntel. Wunderbar. Und hier sind noch Stiefel und Handschuhe. Und was ist mit dir, Kuro? Kuro, du wirst frieren. Nein, bestimmt nicht. Ich bin schon bestens gekleidet in mein eigenes dickes Fell. Was war das? Ich glaube, das ist ein Jagdhorn. Was jagen die denn? Uns. Wir sollten uns jetzt besser beeilen. Es wurde rasch dunkel und es schneite immer weiter. Das Gehen fiel ihnen schwer. Das klingt, als kämen sie gut voran. Wir haben immer noch ein gutes Stück Vorsprung. Der Schnee deckt alles für uns zu. Sie haben es nicht leicht. Ich hoffe, sie kriegen alle einen schrecklichen Schnupfen. Plötzlich blieb Kuro stehen und hob prüfend die Nase. Ein ungläubiger und amüsierter Ausdruck huschte über sein Gesicht. Oh, ich glaube, ich rieche mein Abendessen. Macht's gut, meine Freunde. Bleib hier. Kuro, komm zurück. Doch Kuro war schon im Unterholz verschwunden. Gehen wir lieber weiter. Er wird doch zurückkommen. Sag doch, Pitch. Wird er zurückkommen? Ich weiß es nicht. Den eisigen Wind im Gesicht bahnte sich Kuro leise seinen Weg. Als er einen Platz fand, von dem aus er alles einigermaßen überblicken konnte, versteckte er sich in einer Mulde und wartete. Vogelfang, Raumaul, kommt schon, Beeilung! Wir dürfen die zweibeinigen Knirpse, diese Menschlinge, nicht verlieren! Elende Plackerei. Hier ist der Schnee und jetzt auch noch diese Jäger. Still, Vogelfang. Denk an die große Königin. Zwei Reiter tauchten auf. Kuro duckte sich noch flacher auf den Boden. Er wartete, bis sie die Mitte der Lichtung erreicht hatten. Dann sprang er aus einem Versteck hervor. Augenblicklich war Bradas Zauber gebrochen und anstelle der berittenen Jäger kauerten vier Ratten blinzelnd im hartgefrorenen Schnee. Die Hunde standen wie versteinert da und starrten sie an. Dann stoben die Ratten auseinander und die Hunde hetzten ihnen nach. Das sollte euch eine Weile beschäftigen. Dieser Vater. Verdammte Schnee. Dieser verdammte Darksar. Meine Ratten sind tot und die Hunde haben sich verlaufen. Wie gerne würde ich diesem Fuchs seinen Denkzettel verpassen. Aber bei dem Schnee ist er nicht zu entdecken und auch die Göre nicht. Was mache ich nur mit dieser Schneekugel? Der Schnee muss schmelzen. Ich bin so müde, Pitch. Ich kann nicht mehr. Komm, ein bisschen musst du noch durchhalten. Wir finden bestimmt bald einen Unterschlupf. Es war nun ganz dunkel und der eisige Wind riss ihnen die Mäntel auf und sauste um ihre nackten Knie. Der Wind stach wie Eisnadeln in ihr Gesicht und trieb ihnen Tränen in die Augen. Im tiefen Schnee kamen sie nur langsam voran. Ich möchte mich in den Schnee legen. Nein, nein, das darfst du nicht. Du erfrierst, wenn du dich jetzt hinlegst. Das ist mir egal. Bridget, steh auf, bitte. Ohne zu wissen, was er tat, nahm Pitch die Flöte, die Patsy ihr geschenkt hatte, aus Bridgets Tasche und begann darauf zu spielen. Es war das Lied, das Patsy und Budi gespielt hatten, als sie das erste Mal getroffen hatten. Pitch, der Schnee schmilzt. Er löst sich einfach in Luft auf. Ja, tatsächlich. Mit großen Augen sahen sie sich um. Die Sonne schien und sie saßen auf einer grünen Wiese inmitten von Gänseblümchen und Löwenzahn. Pitch, das sind doch... Patsy und Budi. Wir hörten die Flöte spielen, Pitch, und dachten, wir sehen mal nach, wie es euch geht. Dachten, ihr hättet vielleicht Hunger. Die beiden hatten ein sauberes Tuch ausgebreitet, auf dem viele zugedeckte Schüsseln standen. Patsy steckte einen Strauß Gänseblümchen in eine Vase, während Budi die Deckel der Schüsseln hob. So, jetzt wird gegessen, Kinder. Bridget bemerkte, dass Budi und Patsy immer wieder einen Blick hinüber zum Pfad warfen. Erwartet ihr noch jemanden? Wir hoffen es. Ach, da kommt er ja. Kuru! Ja! Es ist Kuru! Während sich Kuru die Würstchen aus der übrig gebliebenen Schüssel schmecken ließ, erzählte er, wie er die Hundemeute überlistet hatte. Ratten? Diese Zauberei gefällt mir gar nicht. Aber dieses Tier schmeckt mir. Wie heißt es? Würstchen. Wenn so ein Würstchen lebt, hat es dann Haare, Fell oder Federn? Im Glashaus starrten Breda, Melody und die Morrigan mit größter Anspannung auf die Landschaft auf dem Tisch. Jetzt, wo der Schnee geschmolzen war, sahen die drei etwas, was sie in höchste Aufregung versetzte. Da, drei Täler, die ineinander übergehen. Die Belger befinden sich im zweiten Tal. Oh, und sie haben weitere Unterstützung bekommen. Ja, aber das wird ihnen nichts nützen. Das letzte Tal hat nämlich bedauerlicherweise keinen Ausgang. Oh, da hocken die kleinen Kröten gemütlich beim Picknick und ahnen nicht, dass sie in der Falle sitzen. Psst! Was haben wir denn hier? Seht! Der Blutstein. Mein Blutstein? Blut verlangt nach Blut. Ich bin die Morrigan. Ich bin die große Königin. Ich stifte die Menschen zum Kampf an. Ich bin Maha. Ich bin die Königin der Trugbilder. Ich schwelge unter den Erschlagenen. Ich bin Bauf. Ich bin die Skaldenkrähe. Meine Schreie kündigen die Zahl der Toten an. Wir drei sind die Morrigan. Wir sind die großen Königinnen. Sie werden wieder an uns glauben. Sie werden unsere Größe sehen und uns fürchten. Die Frauen fassten sich bei den Händen und begannen wild im Kreis zu tanzen. Immer schneller wirbelten sie herum, bis sie plötzlich nur noch eine Gestalt waren. Die große Königin, die drei Eine. Sie ließ die Tischlandschaft und alle Möbel im Glashaus verschwinden. Dann machte sie sich auf den Weg. Sie brauchte nicht mehr zu warten, bis Pitch und Bridget sie zum Kieselstein geführt hätten. Sie wusste, wo er zu finden war. Also, wir wissen jetzt, dass der Kieselstein sich im dritten Tal befindet. Oh, wie schön. Das wird dem Dagfa gefallen. Die Dämmerung war hereingebrochen und sie saßen im Halbkreis um ein kleines prasselndes Feuer. Das dritte Tal ist seltsam und voller Geheimnisse. Über 1000 Jahre lang hat es keiner betreten. Es ist ein widriger Ort, ohne jede Schönheit. Ja, etwas Böses hält sich dort verborgen, wie ein ekliger Wurm unter einem Stein. Wir wissen aber nicht, was es ist. Wenn ihr es nicht wagt, dorthin zu gehen, kann euch das niemand verdenken. Was wird die Morrigan tun, wenn sie den Stein findet? Auf dem Stein ist ein Tropfen ihres eigenen starken Blutes. Damit erhält sie einen Teil ihrer alten Macht zurück. Fällt ihr dann noch Olkglas in die Hände, wird sie alles beherrschen. Ja, dann wird sie ihren Schatten über die ganze Welt werfen und vielen ihre bösen Gedanken einflüstern. Ich werde auf jeden Fall weitergehen. Und ich auch. Ich tue es für den Darkfer. Ich bleibe hier und halte die Hunde davon ab, euch zu folgen. Das ist lieb von dir, Kuru. Hier haben wir Kräuter für euch. Wenn ihr die esst, seid ihr so schnell wie der Wind. Wir haben auf unserem Weg so viel Löwenzahn und Gänseblümchen gesehen. Warum eigentlich? Der Löwenzahn ist die Blume der Bridget, der Göttin des Herdfeuers. Das Gänseblümchen ist die Blume des Angus Oak, des Gottes der Liebe. Und sind der Gott der Liebe und die Göttin des Herdfeuers auf unserer Seite? Das sind wir, immer. So, und nun geht. Das Feuer loderte einen Augenblick hell auf und war im nächsten zu 1000 Löwenzahnblüten zerfallen. Patsy, der Gott der Liebe, und Budi, die Göttin des Herdfeuers, waren verschwunden. Ich warte hier auf eure Rückkehr. Pass gut auf dich auf, Kuru. Wir werden uns bestimmt wiedersehen. Das dritte Tal lag vor ihnen. Die Flanken der Berge stiegen steil auf wie Wände und aus dem Boden ragten Felsen spitz wie Dolche. Das Tal wirkte bedrohlich und böse. Wir gehen einfach bis zum Ende des Tals und gucken dabei, ob wir den Stein finden. Was ist das? Ich weiß nicht. Aber es gefällt mir nicht. Aus dem Höhleneingang des Berges am Ende des Tals stieg eine Rauchfahne auf. Auch das Dröhnen kam von dort. Als sie vorsichtig den ersten Schritt in die Höhle machten, hörte es auf. Das ist eine Schmiede. Die größte, die ich je gesehen habe. Wow, hier stinkt's. In der Mitte der schwarzen Höhle war eine große Feuerstelle. Und auf einem riesigen Amboss lagen ein schwerer Hammer und ein mächtiges Schwert. In einem Loch neben der Esse brannte ein kleineres Feuer unter einem Topf. Bridget tastete nach ihrer Brosche, während sie das Schwert betrachtete. Pitchs Blicke wurden von einem Haufen Knochen angezogen. Wer ist da? Ah, zwei Kinderchen. Was für ein unerwarteter Genuss. Wer sind Sie? Ich bin der Glumoch, mein Lieber. Ihr habt doch sicher von mir gehört. Ja. Was sagen die Leute denn so, Kleiner? Na, dass Sie ein großer Schmied sind. So. Und nichts über meine Hässlichkeit. Davon haben wir nichts gehört. Ach, ich bin aber hässlich. Ich bin sehr, sehr hässlich. Deshalb bin ich auch so allein. Ich bin sehr, sehr allein. Tue ich euch leid, Kinder? Ich weiß nicht. Wie hässlich sind sie denn? Ach, wie soll ich dir das sagen? Ich gehöre zum Stamm der Fomori. Aber ich bin falsch geboren, weißt du? Meine Leute haben alle eine Hand, ein Bein und drei Zahnreihen. Aber ich bin ein Ungeheuer. Mit zwei Händen, zwei Beinen und nur einer Zahnreihe. Ich bin wirklich ein furchtbarer Anblick. Sie sind aber dumm. So sehen doch alle aus. Willst du damit sagen, dass du auch so aussiehst? Ja, natürlich. Du Arme, so jung, so süß und so bedauernswert. Kommen Sie doch mal näher, damit wir Sie sehen können. Das könnte dir leid tun. Im nächsten Augenblick trat ein riesenhafter Mann aus der Tiefe der Höhle und lächelte auf sie herab. Ich bin der Glumoch. Ich bin so froh, dass wir uns gleichen. Der Glumoch war ein krummbeiniger, wulstlippiger, fassbäuchiger Riese mit einem mächtigen Hinterteil. Oh, sie sind ja noch viel hässlicher, als sie behauptet haben. Bridget... Was ist das für ein hübsches, metallenes Ding, das du da trägst? Eine Brosche. Sie gehört mir. Ich könnte auch sowas machen, wenn ich wollte. Aber du kannst mir auch gleich die da geben. Kommt nicht in Frage. Ich will sie aber haben, unbedingt. Spielen wir Knöchelstein darum. Was soll das sein, Knöchelstein? Man wirft kleine Steine in die Luft. Du hebst schnell ein oder zwei vom Boden auf und fängst die anderen mit dem Handrücken. Spiel mit mir um das kleine Ding. Und wenn ich nicht will? Der Glumoch lächelte. Sein Blick wanderte zu dem riesigen Kessel, der auf dem Feuer dampfte, und wieder zurück zu den Kindern. Es war ein hinterhältiger und grausamer Blick. Pitch wusste nun, dass der Riese äußerst gefährlich war. Ja, ja, Bridget wird mit ihnen spielen. Los, Bridget. Was ist denn mit dir los? Los, spiel. Und wie sollen wir spielen ohne Steine? Ich habe meine eigenen. Die trage ich immer bei mir. Das sind meine Schätze. Meine kleinen Schätze. Ich habe zwei Mondsteine und einen blauen Türkenstein, einen Stein mit einem Loch drin und viele andere. Aber das hier, das ist mein Lieblingsstein. Paige und Bridget erstarrten. Vor ihnen, auf der Pranke des Riesen, lag ein Stein mit dem blutigen Abdruck eines Auges. Wenn ich gewinne, will ich diesen Stein. Wenn du gewinnst? Na, wenn du wirklich gewinnst, dann kannst du ihn haben. So, 5 für dich und 5 für mich. Wir spielen 6 Runden. Ich zuerst. Der Glumoch begann zu spielen und benutzte nur seine linke Hand. Den Stein mit dem Blut aber behielt er sorgfältig in der rechten. Mit seiner großen, groben Hand konnte er die Steine gut auffangen und nur einmal sprang einer herunter, weil er auf einem Knöchel gelandet war. Jetzt bist du dran, meine Süße. Bridget sah mit einem Mal ganz versunken aus, so als träume sie. Im Spielen murmelte sie etwas vor sich hin, aber Pitch verstand nicht, was sie sagte. Hoppla, Gänseblümchen. Sie spielten 6 Runden und der Glumoch wurde immer unruhiger und wütender, weil Bridget mit ihren geschickten Händen dauernd gewann. So, ich hab gewonnen. Sie müssen mir den Stein geben und ich behalte meine Brosche. Niemals! Du hast gemogelt. Bestimmt hast du gemogelt, denn ich hab noch nie einer besiegt. Sie sind ein Lügner. Sie hat nicht gemogelt. Sie sind der Mogler und jetzt rücken Sie den Stein raus. Nein! Mit der einen Hand ergriff Glumoch sein mächtiges Schwert, mit der anderen packte er Pitch am Kragen. Er hielt ihm das Schwert an die Kehle und lachte. In einer Minute habe ich dich zerlegt und in die Suppe geworfen. Lass meinen Bruder in Ruhe, du widerliches Monster! Lass ihn los, du stinkendes Ungeheuer! Wie süß! Und wenn nicht? Dann schieße ich auf dich! So! Ich fürchte mich! Bridget nahm die Brosche von ihrer Jacke und legte mit zitternden Händen den Bogen an. Sie spannte die Sehne und der winzige Pfeil flog davon und bohrte sich in den Ellbogen des Riesen. Aua! Aua! Der Glumoch lachte über Bridgets winzige Waffe. Doch weil er so lachte, verlor er plötzlich das Gleichgewicht, stürzte und fiel auf den harten Grund. Unter Aufbietung all seiner Kräfte befreite sich Pitch, entriss der Hand des Riesen den Stein und war mit einem Sprung neben Bridget. Er nahm ihre Hand und gemeinsam liefen sie aus der Höhle. Puh, was für ein Glück. Es ist euch nichts zugestoßen. Ich sehe es euren Gesichtern an, dass ihr diesen Kieselstein bekommen habt, stimmt's? Ja. Hör zu. Die Hunde liegen beim Einmannpass im Hinterhalt. Sie glauben, ihr säßet in der Falle, weil sie meinen, es gebe nur einen Weg aus diesem Tal hinaus. Ich habe aber noch einen anderen gefunden. Wo denn? Es gibt einen kleinen Durchgang. Hinter dem Wasserfall. Er führt uns zur Ostseite dieser Berge. Im Osten liegt doch auch der Loch Tolb. Und euer Zuhause. Nicht wahr? Ja, lasst uns gehen. Hier sind die Kräuter. Ich glaube, es ist Zeit, sie zu essen. Meine Feinde sind hier mit dem Fuchs entschlüpft. So gebt ihr also Acht. Trotz ihres schnellen Pferdes war die Morrigan zu spät gekommen. Die Kinder waren bereits fort. Und sie hatten den Blutstein bei sich. Das kann nicht sein. Der Einmannpass ist der einzig bekannte Weg aus dem Tal. Ihr Narren! Finde weg! Folgt mir mit deiner Meute. Wehe euch für eure große Dummheit, wenn wir sie nicht aufspüren. Ja, große Königin. Vogelfang, du musst wohl erst die Peitsche spüren. Los jetzt! Bewegt euch, ihr Schoßhündchen! Schnell wie der Wind hatten sie den Durchgang passiert und das Tal hinter sich gelassen. Sie waren über Weideland gelaufen, hatten kleine Wäldchen durchquert, waren über niedrige Steinmauern gesprungen und durch Torfstiche gelaufen. Immer wieder hatten sie sich umgeblickt, aber die Hunde waren nicht aufgetaucht. Doch als sie in die Nähe eines Sees kamen, hörten sie plötzlich Hufgetrappel und Hundegebell. Die Morrigan! Und ihre verdammte Meute! Los, rennt! Ich lenke die Hunde ab! Und schon war Kuru eine kleine Staubwolke in der Ferne, verfolgt von kläffenden Hunden. Da ist das Seeufer! Peach, wir rennen vor den Augen der Hunde! Sie werden uns töten! Lauf! Lauf um dein Leben! Während sie liefen, wühlte Peach in seiner Tasche. In einer flusigen Ecke fand er die allerletzte Haselnuss. Als sie das Ufer erreichten, sprang sie auf. Oh nein, sie ist taub. Zwei leere Schalen. Bridget, schau. Die eine Schale wächst. Sie wird ein Boot. Komm. Kaum waren sie hineingesprungen, als sie das Boot auch schon in Bewegung setzte. Schnurgerade glitt es über die dunkelgrüne Oberfläche und hatte das andere Ufer schnell erreicht. Sie blickten zurück und erstarrten. Denn die Morrigan trieb Pferd und Hunde ins Wasser. Da vorne ist der Nebel. Komm, wir laufen hinein und folgen einfach den Kerzen. Peach? Nicht stehen bleiben. Komm weiter. Peach, da ist etwas hinter uns. Peach nahm Bridget an der Hand und sie liefen los. Schnell, lauft weiter. Sie sind uns auf den Fersen. Es war Kuru, der tapfere Kuru. Er musste die ganze riesige Strecke rund um den See gelaufen sein. Oh, Kuru. Weiter. Weiter. Weiter. In diesem Moment gab der Boden unter Kuru und den Kindern nach und sie fielen. Sie purzelten und rollten in unermesslicher Angst und Verwirrung einen steilen Abhang hinunter und landeten schließlich auf einem riesigen, glitschigen Gitter über einem Wasserloch. An der Seite stand eine große Messingglocke auf dem Boden. Die ist zu schwer. Darunter können wir uns nicht verstecken. Wir sitzen in der Falle. Das ist bestimmt ein Gefängnis der Morrigan. Sie kauerten sich dicht aneinander und warteten auf die Meute. Es gab keine Hoffnung mehr. Habt keine Angst. Der Taxa ist mein Vater. Wie? Ihr habt sie beinahe besiegt. Habt keine Angst. Das ist der große Aal. Der Hüter von Old Glass. Was? Der riesige Kopf des Aals tauchte im Innenkreis des Gitters auf. Zwischen seinen Kiefern schimmerte das eiserne Kästchen, in dem das Blatt mit der Schlange darauf gefangen war. Nimm die Schlange, Pitch. Du musst das Kästchen öffnen. Bridget, halt den Kieselstein. Pitch riss das Blatt mit Olkglas an sich und ließ das Kästchen zu Boden fallen. Und jetzt gib mir bitte den Stein. Hier. Ohne recht zu wissen, was er tat, ließ Pitch seine Tränen auf den Stein fallen. Dann verbreitete sich ein widerlicher Gestank und die rote Verfärbung des Steins begann sich aufzulösen. Peach, sieh nur. Das aufgeweichte Blut bewegte sich langsam auf das Ende des Steins zu, den Peach schräg über die Zeichnung der Schlange Olkglas hielt. Das Blatt flatterte, als wolle es entfliehen, aber Peach hielt es ganz fest und ließ den roten Blutstropfen darauf fallen. Olkglas ist weg. Peach! Bridget! Passt auf! Die Morrigan! Der Schrei der Schlange hatte die große Königin herbeigerufen. Hoch aufgerichtet saß sie im Sattel und starrte hasserfüllt auf Peach und Bridget. Sie schwang sich vom Pferd und ging langsam auf sie zu. Ihr kleinen Biester, wagt es! Sie war auf Vogelfangs Pfote getreten. Sie hatte ihn wieder gedemütigt. Mutiger Wahnwitz überwältigte ihn und er biss die Morrigan ins Bein. Was soll das? Ihre eigene Kreatur hatte sie angegriffen. Jetzt wusste die Morrigan, dass sie tatsächlich besiegt war. Die Schlange Olkglas und der Blutstropfen auf dem Kieselstein waren für immer verloren. Als riesenhafter, dreiköpfiger Vogel schoss sie in die Luft, schwarz gefiedert und mit glutroten Augen. Sie war die Skaldenkrähe. Ihre Klage über die Niederlage zerriss den Himmel, ehe sie, umgeben von ihren Hunden, noch höher hinaufstieg und davontrieb. Dann war Stille. Staunend blickten die Kinder und der Fuchs um sich. Sie standen auf dem Ährplatz. Die steinerne Schale war zum Becken des Trinkbrunnens geworden und die große Glocke war in Wirklichkeit nur ein kupferner Trinkbecher, während das Gitter in der Mitte der Abfluss für das Wasser war. Alles Böse war vergangen. Was ist das? Kuru und die Kinder standen nun inmitten sanfter Farben und Bridget ergriff Pitchs Hand, denn die Farben ließen Musik erklingen. Jede von ihnen hatte ihren eigenen reinen und wunderbaren Klang. Sie strömten wie ein Zauberfluss und die Kinder bewegten sich mit ihnen. Ein Regenbogen. Wir fahren auf einem Regenbogen. Ja. Und das sind Patsy und Budi. Zwischen den Farben des Regenbogens erblickten sie die Gestalten ihrer alten Freunde. Bridget, die Göttin des Herdfeuers, und Angus Ock, der Gott der Liebe. Ihr habt gesiegt. Wir haben gesiegt. Für den Dagda und für uns alle. Wir danken euch. Noch ein paar Sekunden lang wirbelte der Regenbogen mit seiner Musik um sie. Dann löste er sich auf und mit ihm auch die Zauberwelt. Pitch und Bridget fanden sich zu Hause bei ihrem Vater und Tante Bina wieder. Und Kuru in seinem Bau unter den Heckenrosen. Ah, Pitch, Bridget. Ich wollte euer Frühstück schon an die Hühner verfüttern. Na endlich, ihr Langschläfer. Ihr ahnt ja nicht, was ihr alles verpasst habt. Zwei Landstreicher waren hier. Ein Mann und eine Frau. Ja. Und sie haben Banjo gespielt und wunderbar getanzt. Was? Banjo? Echt, Tante Bina? Und die haben getanzt? Ja, sagt sie doch. Ja, eben. Wir haben ihnen von euch erzählt und sie haben für euch Geschenke dagelassen. Da, ja, da, guck mal. Eine Schneekugel. Oh, und ein Service mit Löwenzahnblättern drauf. Toll. So, und jetzt wird gegessen. Sag mal, Tante Bina, könnte ich vielleicht ein Würstchen bekommen? Würstchen? Ja. Ich auch. Klar, hier bitte. Danke. Die sind für einen guten Freund. Ja, aber wieso? Wo wollt ihr denn hin? Tschüss, Tante Bina. Tschüss, Dad. Zum Abendessen sind wir wieder da. Die Meute der Morrigan. Hörspiel in zwei Teilen von Pat O'Shea. Zweiter Teil. Aus dem Englischen von Bettine Braun. Hörspielbearbeitung Andrea Otte. Titelsong Kathy Kelly. Es sprachen Pitch Tom Schilling, Bridget Nathalie Spinell. In weiteren Rollen Gerd Andresen, Wolfgang Maria Bauer, Christian Brey, Nikolai Alexander Bucher, Nina Danseisen, Eva Derleder, Peter Dirschauer, Bettina Engelhardt, Heinrich Gieskes, Achim Hall, Ingo Hülsmann, Oliver Jacobs, Doris Kunstmann, Horst Mendroch, Frauke Pohlmann, Walter Renneisen, Manuela Romberg, Udo Schenk, Ernst August Schäppmann, Ellen Schulz, Daniel Sellier, Christa Strobel und als Erzähler Andreas Pietschmann. Ton und Technik Daniel Sänger und Regine Schneider. Regieassistenz Benno Schur. Regie Annette Kurt. Produktion Südwestrundfunk, Norddeutscher Rundfunk 2001.